Der Abzug der US-Truppen aus dem Irak ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Barack Obama. Der Zeitplan steht fest, Ende 2011 sollen die letzten US-Soldaten das Land verlassen haben. Der erste Schritt erfolgt heute. Die amerikanischen Truppen verlassen sämtliche Städte und Dörfer und ziehen sich zurück in ihre Lager. Die Verantwortung für die Sicherheit liegt ab heute in den Händen der irakischen Streitkräfte und der Polizei. In der Hauptstadt Bagdad ist meine Kollegin Birgit Svensson. Frau Svensson, was überwiegt bei den Menschen in Bagdad? Die Freude über den Abzug oder die Sorge über das, was kommen könnte? Ja, zunächst mal die Freude. Also gestern Abend gab es ein Volksfest in Zauderpark. Das ist so wie der zoologische Garten. Also auf der einen Seite Zoo, auf der anderen Seite Lunapark. Da waren also Musik und Sänger und dann fuhren also irakische Soldaten durch die Stadt mit Musik. Also sie waren schon sehr aufgelassen und haben sich gefreut. Wenn man dann mal so nachfragt, besonders so in Geschäftsvierteln hier in Bagdad, dann ist doch ein bisschen skeptisch zu merken und rauszuhören, dass die irakische Armee das vielleicht doch nicht in den Griff kriegt, zumal wir in den letzten Tagen wieder sehr viele Bombenanschläge hatten. Das ist die Frage, werden die irakischen Sicherheitskräfte künftig in der Lage sein, für Ruhe und Ordnung in den Städten und Dörfern zu sorgen? Also die irakischen Sicherheitskräfte selbst sind natürlich sehr zuversichtlich. Sie haben viel gearbeitet im letzten Jahr. Die Armee ist aufgestockt worden auf 262.000 Soldaten, die jetzt die Truppenstärke hat. Und sie glauben, sie werden es in den Griff kriegen. Premierminister Maliki ist natürlich überaus zuversichtlich. Er sagt, sie werden das schaffen. Aber die Generäle sagten mir im Verteidigungsministerium, ich hatte die Möglichkeit, mit einigen von ihnen zu sprechen. Wir haben ja auch noch die Amerikaner in der Rückhalt. Die sind ja sozusagen die Feuerwehr, die wir rufen können, wenn wir nicht klarkommen. Also das ist dann schon eine Beruhigung für sie. Also die US-Truppen verschwinden nicht vollständig von der Bildfläche, sondern können von Fall zu Fall angefordert werden, um die irakischen Kräfte zu unterstützen. Ja, also das größte Camp, wohin sich die Amerikaner jetzt heute zurückziehen werden, das ist am Flughafen. Camp Victory, da sollen, glaube ich, 5.000 oder 6.000 amerikanische Soldaten dann stationiert sein. Und das ist ganz, ganz nah an Bagdad dran. Das ist nur 23 Kilometer vom Stadtzentrum. Also da sind sie auch schnell da. Und sie werden auch in den Außenbezirken lagern. Also sie sind nicht sehr weit entfernt. Wie wichtig, Frau Svensson, ist der Rückzug der amerikanischen Armee aus den Städten für die irakische Regierung? Steigt dadurch das Ansehen bei der eigenen Bevölkerung? Also der eigentliche Triumph für die Iraker ist, dass sie jetzt selbst bestimmen können, wann die Amerikaner berufen werden oder wenn sie gemeinsame Militäroperationen vornehmen. In den letzten 6 Jahren war das umgekehrt. Die Amerikaner haben bestimmt, wo es lang geht, und jetzt sind es die Iraker. Und das ist der eigentliche Triumph und das gibt auch sehr viel Selbstbewusstsein. Bis Ende 2011 sollen die US-Truppen ja vollständig aus dem Irak abgezogen sein. Wie sind die weiteren Schritte auf diesem Weg? Also was jetzt passiert, ist ja inhaltlich dem SOFA-Abkommen, also Status of Force Agreement, das ist also dieses Sicherheitsabkommen zwischen Bagdad und Washington gezollt, was noch zum Ende der Ära Bush unterzeichnet worden ist, übrigens, und zwar im Dezember letzten Jahres. Das sah schon vor, dass die amerikanischen Truppen aus den Städten im Sommer abziehen werden oder rausziehen werden. Der eigentliche Abzug passiert erst nächstes Jahr im Sommer und den hat Barack Obama bestimmt. Das heißt, da wird ungefähr die Hälfte der Truppenstärke, wir haben jetzt 133.000 amerikanische Soldaten noch im Irak, was übrigens fast dreimal so viel ist wie in Afghanistan. Und die werden auch bleiben bis nächstes Jahr im Sommer. Erst dann wird die Truppenstärke reduziert. Per Telefon aus der irakischen Hauptstadt Bagdad, meine Kollegin Birgit Svensson. Wir bitten, die schlechte Leitungsqualität zu entschuldigen.